an die Mic. Ja, ich bin back, gib dir diesen Part. Partner, wir sind keine Hater, doch deine Jungs sind nur Ja-Sager. Ihr braucht mir echt nicht alles glauben, was ich sag. Aber ich erzähl euch was aus der Zukunft, so wie ein Wahrsager. Keiner will etwas wissen von deinem Scheinwissen. Guck, du änderst nichts mit anderen als Feinpissen. Guck, du kannst die ganze Welt in einer Leine schissen. Was für Drogen dich so gemacht haben, ist dein Geheimnis. Das ist all in, jedes Wort stimmt. Schön ist halt bei dir, dass bei dir jeder Satz wie Torch klingt. Guck, ich hab im Studio und schreib ein Mordsling. Wer dein Homie, MC Real, die Money oder Horst klingt. Das ist echt ich, bin ich hart, doch muss mir von euch nicht alles bieten lassen, du Sch. Guck, sie reden über eine Klick, so als ob es keine ist. Doch so klingt niemand, wenn er alleine ist. Das ist, so ich Vögel, die meinen, dass das hier nicht. Das ist, was sie geglaubt haben, was Rap ist, aber fuck it. Ist recht dieser Track.